bin eigentlich aus Stuttgart und habe 65 Abitur gemacht und studierte seit Sommersemester 65 hier in Tübingen Deutsch, Geschichte, Politik. Es gab ja Hochschulgruppen, politische Hochschulgruppen, natürlich auch RCDS oder sowas oder den SHB, also den von Sozialdemokraten tolerierten, SDS war ja nicht toleriert. Wenn man mit denen zusammen war, da wurde natürlich dann beraten und länger diskutiert und Beschlüsse gefasst. Aber es gab auch durchaus spontane Sachen, beispielsweise abends, erinnere ich mich, in der Wirtschaft hier, in der Studentenkneipe, da ist dann dieses Attentat auf Dutschke bekannt geworden. Und dann hat man relativ spontan gesagt, ja, wir fahren nach Esslingen und verhindern die Auslieferung von der Bild-Zeitung. Das wurde dann am nächsten Tag gemacht, also spontan organisiert. Und es gab ja auch eine ganze Reihe von Studenten, die jetzt nicht organisiert waren in irgendeiner Studentengruppe und die Mitläufer waren und die man eben Spontis nannte, nicht? Deswegen. Das waren vielleicht von den, ich glaube, 12.000 Studenten waren hier vielleicht 2.000, die Wacher waren. Und die anderen, beispielsweise von Medizinern, hat man überhaupt nichts gehört, Naturwissenschaftler ganz wenige. Das war eigentlich die Fakultät Philosophie und Politologen, Soziologen und so weiter. Die waren hellwach. Der Krieg direkt eigentlich, wenn ich mich da richtig erinnere, hat außer bei gewissen Dingen wie Milai oder sonst irgendwas keine so große Rolle gespielt, außer dass man ihn natürlich völlig abgelehnt hat. Sondern es war eher dieses enttäuschte Amerika-Bild, das wir hatten, nicht? Wir waren ja erzogen worden mit einem positiven Bild, die haben uns die Demokratie gebracht und so weiter. Und jetzt plötzlich, ja, die strahlende Figur Kennedy wird ermordet. Er hat ja noch mit dem Vietnamkrieg angefangen, diesen Indochina-Krieg der Franzosen weitergeführt. Und das eskalierte jetzt und führt natürlich dann in der Diskussion bei uns, dass wir uns ganz stark mit den guten Amerikanern identifiziert haben, also Bürgerrechtsbewegung, Woodstock, nur um Stichworte zu nennen. Das waren dann unsere Vorbilder oder Bezugspersonen, ja, John Bass oder Bob Dylan und so weiter. Das war das, wo wir drauf rekurriert haben, weil es natürlich ganz klar war, Vietnam ist abzulehnen.